Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Mareike Hofmeier für Sie am Mikrofon. Ich heiße Sie ganz herzlich in der aktuellen Folge der Gespräche am Sonntagmorgen willkommen. Hoffentlich können Sie den herrlichen Sonntagmorgen genießen und den Tag ganz langsam angehen lassen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Heute würde ich nämlich gern von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, was für Sie persönlich die Stadt bzw. das Leben in der Stadt bedeutet. Bereits gestern Nachmittag habe ich diese Frage einigen Passanten in der Fußgängerzone gestellt. Und gleich werden wir erfahren, was sie dazu gesagt haben. Vorher will ich aber noch unseren Studiogast, Herrn Michael Meinecke, vorstellen. Herr Meinecke ist Inhaber eines Architekturbüros und schon seit mehreren Jahren an vielen erfolgreichen Projekten im Bereich der Stadtplanung und Entwicklung beteiligt. Herzlich willkommen, Herr Meinecke. Guten Morgen, hallo.